Ein Beispiel soll die Tätigkeit der marianischen Kongregationen erläutern und ergänzen. Zitat: In San Sebastian zählt die Herrenkongregation 450 Mitglieder aus den besten Gesellschaftskreisen und einflussreichen öffentlichen Stellungen. Ihr Kongregationsheim Circulo de San Ignacio ist eine Stätte religiöser und kultureller Bildung. Jeden Tag finden dort religiös-wissenschaftliche Vorträge für die verschiedenen Sektionen statt. Jeden Donnerstag gibt der Präses eine Konferenz über die katholischen Morallehren. Jede Woche hält er einen Vortrag aus der Musikwissenschaft. Zitat Ende. Dann aber heißt es, Zitat: Im Heime haben auch andere katholische Organisationen, in denen die Kongregation führend mitarbeitet, ihren Sitz. Die Heime der Kongregation üben außerdem eine große Anziehungskraft aus und geben das nötige Ansehen und den nötigen Einfluss. Durch sie wird die Kongregation erst vollends ein Zentrum der katholischen Aktion, eine Hochschule des Laienapostolats. Zitat Ende. Hiermit sind die Aufgaben bezeichnet, die der Jesuitengeneral den marianischen Kongregationen gestellt hat, um seinem Kriegsheer weitere Kräfte ganz unauffällig zuzuführen und gegnerische lahmzulegen. Als Teil des Kriegsheeres der überstaatlichen Jesuiten dürfen auch die marianischen Kongregationen nicht in die katholischen Vereine und Parteien aufgehen, sondern sie haben sie zu leiten, natürlich im Geheimen. Wir lesen hierüber in der Fahne Mariens vom Juni 1922, Zitat: Gewiss sollen die Mitglieder der marianischen Kongregationen nach Maßgabe ihrer Verhältnisse eifrig an dem katholischen Vereinsleben sich betätigen und sind nicht vielfach in den Vereinen die tüchtigsten Mitglieder Sodalen? Sie bilden das Ferment für die Erhaltung und Förderung des guten Geistes in den Vereinen, aber nur dann, wenn sie in ihrer Beziehung zu den Vereinen die Stellung rein und unversehrt bewahren, die die Kirche durch die Statuten ihnen gegeben hat. Zitat Ende. Nun hat natürlich nicht die Kirche, sondern der Jesuitengeneral den marianischen Kongregationen ihren kriegerischen Inhalt gegeben. Sie sollen sich ihren kriegerischen Geist nicht nur gegenüber den Ketzern, sondern wiederum auch gegenüber andersdenkenden Katholiken rein und unversehrt bewahren. Noch mehr als das, sie sollen ihn satzungsgemäß betätigen, sich in die katholischen Vereine einnisten und sie als weitere Hilfstruppen unter ihrer Führung dem Kampfe des Jesuitengenerals zuführen. Wie sich ein Jesuit das Wirken der Sodalen dabei vorstellt, entnehme ich Aufzeichnungen des Jesuiten Bögle. Zitat: Wichtiger als alles ist die Heranbildung katholischer Führer. Einer der hergebrachten Wege, Führer heranzubilden, ist der der marianischen Sodalitäten, wie das vor dem Weltkriege schon geschah in Wien und jetzt geschieht in Barcelona, München, London und vielen anderen Orten. Ein paar Männer oder Frauen, die richtig geschult und geleitet werden, könnten eine ganze Stadt umwandeln, wenn sie erfüllt sind vom Bewusstsein ihrer Führerverantwortlichkeit und wenn sie für ihr Werk gewappnet sind durch geistes, kulturelles, soziales und ökonomisches Wissen und auf diesen Gebieten zugreifen, denn der Zusammenklang von geistlichen Motiven und konkreter praktischer Tat, die von einer kleinen, begeisterten Schar unternommen wird, wie die Kongregation es sein soll, ist ganz unwiderstehlich. Zitat Ende. Das Eindringen der Sodalen in Vereine, Verbände und Parteien beschränkt sich aber nicht auf die katholischen, sondern dehnt sich namentlich auf die mit Ketzern und Heiden gemischten Verbände und Parteien jener Art aus, die so besonders zahlreich in unserem betrogenen Volke aufgezogen sind, um freie Deutsche unmerklich unter den dazu noch abtötenden Einfluss der überstaatlichen Mächte zu bringen. Noch darüber hinaus sollen die Sodalen sich in wirtschaftliche Unternehmungen aller Art einnisten und hier als Spitzel und Strohmann des Jesuitengenerals wirken. Welcher Deutschgläubiger, welcher Protestant, welches Mitglied eines Vereines, welcher Geschäftsmann wird in einem katholischen Angehörigen seines Verbandes, seines Vereines, seiner Partei, seines Wirtschaftskreises oder Geschäftes, der zugleich Mitglied einer marianischen Kongregation ist, dem bewusst abkommandierten, planmäßig eingesetzten und genau überwachten Streiter des Kriegsheeres des Jesuitengenerals erkennen? Wer wird sich bewusst sein, dass dieser Kongreganist ganz klare Erkundungs- oder Beeinflussungsaufträge zu erfüllen hat oder doch haben kann? Er fragt nicht einmal dieses Mitglied nach seiner Zugehörigkeit zur Kongregation und nach seiner Abhängigkeit von dem Jesuitengeneral, seinem Todfeinde. Der Kongregationist wird sich oft selbst seiner Aufgabe und seiner Abhängigkeit nicht bewusst sein. Aber auch in diesem Fall ist er Automat in der Hand seines Präses geworden. Das mindert nicht die Gefahr solcher Mitglieder, sondern erhöht sie nur gegenüber den anderen allzu arglosen Mitgliedern.